2a und 2b. 1. Mein Kollege Herr Mertens wird die Location bereits gebucht haben. Darum brauchen wir uns also nicht mehr zu kümmern. Ich kann das aber gerne noch einmal prüfen. 2. Die Flyer werden bestimmt schon angekommen sein. Sie liegen vermutlich noch unten beim Pförtner. Ich gehe nach dem Meeting mal runter und frage nach. 3. Letzte Woche haben wir die Gagen für die Künstler festgelegt. Mein Kollege dürfte also auch schon die Verträge fertiggestellt haben.